Tür und die es damals war. Als wir da waren, die Jacke, wir hatten Wellen im Haar. Da stürzte meine Cowboy-Stiefel und nach dem Gang wie John Wayne. Wer wie ich dabei war, der kann das sicher verstehen. Wenn diese Schei, der erste Ohrring, mein Vater ging am Stock. Scheißegal, was muss, das muss, ich hatte einfach drauf Bock. Schimanski, was für eine coole Sau. Das Herz lag bei ihm auf der Zunge, doch nur die Schale war rau. Ja, meistens saßen wir uns in Kneipe, nur so zum Zeitvertreib. Und ganz egal, wer dabei war, wir nahmen uns so viel Zeit. Ey, kannst du die Hölle? Was für ein Lager sind. Siehst das Lächeln in diesem Gesicht, bis es die Welt hat versinkt. In einem Stuhl aus buntem Regen willst du die Gäste berauscht. Für nichts in dieser Welt hättest du das eingetauscht. Zeit wurde gerne geboren, alles lag vor uns, mich schien verloren. Verdammt, könnte ich doch nur einmal zurück, vielleicht auch nur ein kurzes Stück.